kein Gerät. Ich hab heute nichts versäumt, denn ich hab nur von dir geträumt. Wir haben uns lang nicht mehr gesehen. Ich werd mal zu dir rübergehen. Alles, was ich an dir mag, meinst du, wie ich es sah? Ich bin total verwirrt, ich werd verrückt, wenn's heut passiert. Oh, take the way to paradise. Show me. Attack. Progressive. Greeting. I'm